Thank you. Herr Uhr stürzte Bill Frau Cunningham und die Kinder in einige Aufregung. Alle überlegten, weshalb dieser geheimnisvolle Mann wohl gekommen war, aber die Rumpelnd ihre Arbeit beginnt. Am nächsten Morgen